mich dieses verfluchte in mir. Das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer, immer muss ich durch Straßen gehen. Und immer spüre ich, als käme hinter mir her. Als bin ich selber. Es verfolgt mich. Manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Aber ich kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, rennen, endlose Straßen. Ich will weg, ich will weg. Dazu hat niemand das Recht. Und Sie schon gar nicht.